1. Ein Mensch, der trotz Widerhalter zurechtweise und hartnäckig bleibt, wird unerwartet und unwiederbringlich zugrund gehen. 2. Wenn gerecht Menschen ein Einflüster winnen, hecht Freud im Vogue, rejert jedoch ein Gottloser Mensch, leidet die Bevölkerung unter seinem Jock. 3. Wer Weisheit schätzt, bereitet seinem Vater Freud, wohingegen jemand, der sich mit Prostituierten einlässt, sein Erbe verschwendet. 4. Ein König, der gerechte Kiet will ten last, sichert die Stabilität seines Lands, warin dein Herrscher, der Übermassage abgeben erhebt, sins verderben stürzt. 5. Wer seinem Nächsten schmeichelt, legt ihm in Wirklichkeit ein Falle, die in zu Fall bringen kann. 6. Die Übertretungen des Gottlosen werden für ihn selbst zur Falle, warin der gerecht Grund zur Freuden zum Jubel hat. 7. Der gerecht kommt sich um die Rechtsansprache der Armen, doch der Gottlose seit kein Verstandnis für solche Belange. 8. Spotterint faken Unruhe in einer Stadt, wohingegen weiße Menschen den Zorn besanftigen können. 9. Wenn ein Weiser mit einem Narren streitet, reagiert dieser in Tweeder mit Wort oder Spot, wo durch kein Vernunftiglosung erzielt wird. 10. Gewalttätig Menschen verabschuen den Aufrichtigen, warin die Rechtschaffen in sich seiner Animen und in Schützen. 11. Ein Narr las seinem ganzen Zorn freien Lauf, warin dein Weiser sein Emotionen kontrolliert und besänftigt. 12. Wenn ein Herrscher auf Lügen hort, werden sein Diener zwangsläufig al Gottlos. 13. Der Armen der Unterdrucker existieren neben ihnen der, doch es ist Jahweh, der bei den das Organlichten somit das Leben schenkt. 14. Ein König, der den Armen gerecht und true recht spricht, wird seinen Thron dauerhaft festigen. 15. Disziplin und Zurechtweisung führen zu Weisheit, wohingegen ein ungesogener Sohn seiner Mutter Schande bereitet. 16. Wenn die Seele der Gottlosen zunimmt, verbreitet sich auch die Sünde, doch die Gerechten werden ihren Untergang meiter lieben. 17. Erziehe deinen Sohn mit Disziplin, und wird dir Freude bereiten und deiner Seele Wohlbehagen schenken. 18. Wo es ein Gottlicher Offenbarung mangelt, wird das Volk zu Gelos, glücklich ist jedoch dirgenage, der das Gesetz befolgt. 19. Ein Diener las sich nicht all ein Dirch wird erziehen, denn obwohl sie verstet, handelt nicht entsprechend. 20. Wenn du jemanden siehst, der unüberlegt spricht, dann gibt es für einen Narren mehr Hoffnung als für ihn. 21. Wer seinen Diener von Jugenden verwöhnt, wird am Ende feststellen, dass dieser sich wie ein Herr aufspielt. 22. Ein zorniger Mensch verursacht Streit, und ein hitziger Charakter führt zu weilen Verfallungen. 23. Der Hochmut eins Menschen wird in letztendlich demütigen, warin der demütige Ehre und Anerkennung finden wird. 24. Wer sich mit einem Dieb einlässt, schade sich selbst, den hort den öffentlichen Aufruf zur Zugenossage, schweit aber und macht sich somit mitschuldig. 25. Die Furcht vor Menschen kann zu vollstricken führen, doch wer auf Jahweh vertraut, wird sich her sein. 26. Viel Menschen suchen die Gunst eins Herrschers, doch die war gerechtet Kiet für den Einzelnen kommt von Jahweh. 27. Ein Ungerechter ist den from men ein Graul, warin dirgenage, der aufrichtig wandelt, den Gottlosen verabschuungswürdig erscheint.